Berge durch die Steppe zu, unsere kühne Division. Hin zur Küste dieser weißen, eisumstrittenen Bastion. Hin zur Küste dieser weißen, eisumstrittenen Bastion. Rot von Blut.